Lausiger Amateur. Ja, lausiger Amateur. Wie immer. 3, 2, 1, Aufnahme, habe ich gesagt. Und hallihallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Folge von Kratcast, eurem Kraftrad-Podcast im Internet. Irgendwann schaffe ich das nochmal ohne zu stottern. Mit mir, dem Felix. Und mit mir, dem Jens. Wir haben heute nur ein Thema, tagesaktuell, ganz heiß, frisch gebacken. Und das sind die ersten regulären Bilder zur BMW G310R. Für alle, die sich denken, was für ein Torpedobombe? Nein. Das neue Naked Bike für Motorradeinsteiger. Und zwar ist in diesem Motorrad ein 313 Kubikmotor mit 34 PS eingebaut, was man so ja vom BMW gar nicht kennt. Das Motorrad wird auch nicht von BMW gebaut, sondern von TVS, einem indischen Partner. Letztendlich ist das das gleiche, was KTM schon vor ein, zwei Jahren oder 3 Jahren oder mehr Jahren mit der Duke 390 gemacht hat. KTM, ja, plant das Motorrad und lässt es dann in Indien bauen, halt einfach eine Kostenfrage. Also rein optisch ist das Ding angelehnt an die Tausender, die 1000R. Das steht zumindest in den ganzen Artikeln. Also ich finde, sie sieht auch so aus mit der Tricolor-Lackierung auf jeden Fall. Da sieht man es deutlich heraus als bei der Standard. Was ist das hier blau? Dass das eher Richtung S1000 gehen soll Also vom Design her. ich finde ja, dass das ganz klar aussieht wie das neue Design von der 800R. Die Lampenmaske ist fast gleich wie bei der 800R. Und sonst vom Scheinwerfer her und vom ganzen Auftreten, finde ich, sieht sie ja auch der R1200 eher eigentlich viel, viel ähnlicher als der 1000er. Was die Verkleidungsteile angeht, ja, das stimmt, da sieht sie der 1000er relativ, relativ ähnlich. Ja. Was interessant ist an dem Motorrad, der Motor ist rückwärts eingebaut. Der Motor ist um 180 Grad gedreht, normalerweise kennt man das ja. Die Ansaugstutzen sind hinten oder der Luftansaugkanal ist entweder hinten oder oben am Motor, je nachdem, wie das Design ist. Und der Krümmer kommt vorne aus dem Motor. Hier ist es genau andersrum. Wird vorne angesaugt und der Krümmer geht hinten aus dem Motor. Das soll wohl irgendwas Tolles bewirken, ich habe keine Ahnung. Was es auf jeden Fall oder wofür es auf jeden Fall gesorgt hat, ist, das hat man am Konzeptbike schon gesehen, dass es möglich wäre, rein theoretisch einen Endtopf senkrecht im Motorrad zu verbauen. Weil es kommt ja, das Rohr kommt hinten aus dem Motor raus und würde dann letztendlich direkt in den Endtopf laufen. BMW hat sich entschieden, das nicht zu machen. Obwohl sie am Konzeptbike ganz klar gezeigt haben, dass es technisch funktioniert, finde ich sehr schade, finde ich eine verpasste Chance, weil der Auspuff ist mal wieder unglaublich hässlich. Ja, verdammt Es. groß für dieses kleine Motorrad. Naja, gut, man muss natürlich bedenken, es ist kein Platz für einen Katalysator, das muss alles mit hinten in der Tröte drinstecken. Aber ehrlich gesagt, es hätte ja auch nicht wehgetan, einfach einen Kasten hinter dem Motor zu bauen, unter die Schwinge, der von den Soziusrasten verdeckt ist und von oben im Prinzip blickmäßig vom Federbein verdeckt ist. Und das einfach als im Prinzip Sammler, Auspuff, Topf, alles in eins zu bauen, so wie das ja bei der MV Agusta ist oder so wie es standardmäßig bei deiner Maschine auch ist, bei der MT07, wo auch einfach nur ein riesengroßer Topf unter Motorrad klebt und so hätte man es halt hinter den Motor bauen können. Oder wie bei der Panigale zum Beispiel. Da ist es ja auch ein einzelnes Stück. Genau, da ist es auch ein einzelnes großes Stück. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht gemacht hat. Ja, aber was das Schöne ist, dadurch haben die ganzen Zubehörhersteller freie Entfaltbarkeit, was sie machen. Also damit wird mit Sicherheit irgendein Auspuff kommen. Ja, da, Wenn auf jeden nicht sogar Fall. mehr, ja. Weil das ist einfach nur hässlich. Das Motorrad finde ich ansonsten sehr schön. Es sieht nicht aus wie eine 300er. Genau, das finde ich, ist das Erste, was mir auffällt. Es sieht auch größer aus und schwerer aus als eine 300er. Also ich würde jetzt spontan irgendwie sowas auf eine 650er oder sowas tippen, irgendwas im Mittelklasse-Segment. Und nicht sowas Kleines wie eine 300er. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass sie zwar nur eine Bremsscheibe hat vorne, aber dafür eine radial montierte Bremsanlage, das sieht sehr hochwertig aus. Dazu kommt eine Upside-Down-Gabel, in dem Segment auch absolut nicht Standard. Schick in Gold, das heißt natürlich nicht, dass sie von Öhlins ist. Nee, würde, wollte ich gerade sagen. Die würde vermutlich so viel kosten wie das ganze Motorrad. Motorrad selbst. Ja, Preis ist noch nicht bekannt. Das wird ein sehr interessanter Faktor, glaube ich, für die Verkaufszahlen. Wenn sie es schaffen, das Modell preislich in Konkurrenz zur KTM 93 Duke aufzustellen, denke ich, könnten sie hier sehr, sehr gut in das Einstiegssegment hineinstoßen. Wenn es 7.500 Euro kostet, denke ich, ist es eher uninteressant. Wobei man sagen muss, also die Duke, die hat ja ein bisschen mehr Hubraum. Das ist, glaube ich, 375. Ja, die 390er hat 375, genau. Aber dafür wiegt die Duke trotzdem weniger als die BMW. Das sind, glaube ich, knapp 20 Kilogramm sogar. Richtig, richtig. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe mal durch die Specs gelesen. Ich denke, es liegt allein daran, dass die 310er hier, die BMW, dass die einen Stahlrohrrahmen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob die KTM auch einen Stahlrohrrahmen hat oder einen Aluminiumrahmen. Aber das sind, denke ich mal, so Punkte, wo man Gewicht sparen kann. Nee, die hat auch einen Stahl. Hat auch einen Stahlrohrrahmen, ja, okay. Ja. Nichtsdestotrotz, ja, die Duke ist leistungsfähiger und leichter. Und vermutlich im Endeffekt günstiger. Oder kommt, je nachdem, wie teuer die BMW sein wird. BMW ist ja nun mal ein Premium-Hersteller. Kostet meist in der Regel ja immer ein bisschen mehr als irgendwelche Konkurrenten. Meist. Wobei man sagen muss, dass das jetzt natürlich auch das erste Motorrad ist, das wirklich in einem Billiglohnsegment gefertigt wird. Und ja, wenn sie es nicht übertreiben, dann... Ich denke schon, dass sie preislich irgendwo auf Höhe der KTM rauskommen müssen, letztendlich, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ich meine, Yamaha hat es ja auch geschafft, ein verdammt gutes Motorrad für wenig Geld anzubieten. Mit der MT0, oder generell mit der MT-Reihe, die sind ja beide auf ziemlich starken Kampfpreis ausgelegt. Ja, das ist richtig, halt das Einsteigersegment, das, was Honda jetzt schon seit ein paar Jahren macht, mit den ganzen 650ern und 600ern und 750ern, das Einstiegssegment, das A2-Segment abzudecken. Das Motorrad ist, soweit ich gesehen habe, A2-fähig, weil es ist schwer genug. Nicht so wie die Duke, die übrigens nicht A2-fähig ist, die noch um irgendwie 3 PS gedrosselt werden muss, was ich ein bisschen albern finde, aber gut, ist nun mal so. Ja. Aber ja, ich finde, sie haben ein sehr schönes Motorrad gebaut, dafür, was für unglaublich hässliche Bilder man vorher von den Erlkönig-Fahrzeugen gesehen hat. Dass es natürlich nicht so aussieht wie das Konzeptbike, ist klar. Natürlich nicht. Ich denke, viele hätten sich die Lackierung gewünscht von dem Konzeptbike, aber das ist viel zu teuer mit den dreifarbig lackierten Felgen. Ich klicke mich hier auch gerade nochmal durch. Ja, also wenn man sich das Konzeptbike anguckt, das sieht natürlich vom Design her schon ein bisschen cooler aus. Also es wird bestimmt irgendjemanden geben, der sagt, ey, ich will das so haben, ich baue mir das so. Oder wer weiß, vielleicht irgendwann eine Sonderedition. Möglich, ja. Vielleicht, weiß man nicht. Also, aber ich denke mal eher nicht. Ich fürchte eher auch nicht. Ich gucke mir jetzt gerade noch mal so ein bisschen im Wechsel die Bilder von dem Konzeptbike und von dem letztendlichen Serienbike an. Die Schwinge ist, wie es aussieht, beibehalten worden. Die Gabel sieht ziemlich gleich aus. Also ich denke, das Konzeptbike war schon relativ nah am letztendlichen Serienprodukt. Es ist ja auch noch nicht so lange her, dass es präsentiert wurde. Von daher, ja, so weit weg kann es nicht gewesen sein. Klar, die Maske ist eine andere. Ja, natürlich. An dem Konzeptbike sind keine Spiegel, keine Blinker. Ja, es ist natürlich interessantes Motorrad, weil ich sag mal, wer ist denn der typische BMW-Kunde? Der typische BMW-Kunde ist älter, fährt nicht besonders viel und legt Wert darauf, dass das Motorrad immer sauber ist und vernünftig funktioniert. Und wenn man Sohn oder Tochter dann schon ein Motorrad kauft, dann kaufen wir auch gleich eine BMW, ne? Der muss ja was Gutes haben. Der Junge und das Mädel muss ja was Gutes haben, ja, feine Sache. Von daher, von daher denke ich, dass sie mit dem Motorrad schon so, wie es dasteht, ganz gutes Modell in den Markt gedrückt haben. Ja. Spannend ist, wie gesagt, natürlich der Preis. Ja, darum wird sich es am Ende drehen, wenn das marktfähig ist. Denke ich, werden sie es gut verkauft kriegen. Also die sind ja nicht blöd bei BMW. Die werden sich da jetzt nicht einen überteuerten Preis ausgedacht haben. Also der wird vermutlich auch irgendwo in der Nähe der Duke angesiedelt sein. Vielleicht sogar weniger. Das ist möglich, aber unwahrscheinlich, denke ich, dass es weniger kosten wird als die Duke. Weil auch die Duke, dadurch, dass sie ja im Ausland gefertigt wird, ist, denke ich, schon ziemlich auf Sparflamme gebaut. Da wird KTM vermutlich auch keine 1000 Euro dran verdienen an jedem Motorrad, das sie da verkaufen. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, noch irgendwelche abschließenden Gedanken deinerseits zum Motorrad? Also ich finde sie als kleine BMW finde ich sie schon recht groß und wirkt erwachsen und warum nicht auch den Einsteigermarkt bedienen? Richtig, richtig. Und man muss sagen, wie bei allen BMWs, ABS standardmäßig, serienmäßig on board, kein Aufpreis. Genau. Also ABS wird mit drin sein. Zweikanal-ABS hatte ich irgendwo gelesen. Das heißt, ja, genau. Vorder- und Hinterradbremse unabhängig voneinander. Ja, also abschließend denke ich, dass BMW hier ganz gute Chancen hat, auch im Einsteigersegment Fuß zu fassen, um dann natürlich die Kundschaft weiter zu bedienen, wenn sie dann aus dem A2-Bereich herauskommen, sich vielleicht eine F800R zu kaufen oder gleich eine R1200R zu kaufen oder eine S1000R zu kaufen. Die Möglichkeiten sind im Roadster-Markt bei BMW ja durchaus groß. Das stimmt wohl. Was ich auch denke, ist, dass das Motorrad nach gewisser Zeit sehr beliebt sein wird, weil es steht BMW drauf. Und im Gegensatz zu Kawasaki oder ähnlichen, denke ich, dass der Wertverlust nicht so riesengroß sein wird. Das ist ja grundsätzlich so bei BMW, dass die selbst wenn sie scheiße aussehen, die Kisten, und 10 Jahre alt sind, trotzdem noch für, keine Ahnung, 5.000 bis 7.000 Euro über die Bühne gehen. Ja. Also. Also wenn wir von einem Preis um 6.500 Euro mit ABS hier davon sprechen, dann denke ich auch, dass mit einem oder anderen Umkipper, die Motorräder alle haben werden am Ende, und 20, 30, 40.000 Kilometer die Motorräder immer noch 4.000 Euro kosten werden. Ja. Was natürlich aufgrund der Marke zu erwarten ist. Wird sich zeigen, ob dieser Motor, ob der langlebig ist. Das muss man natürlich auch sagen. Es ist ein komplett neues Aggregat, komplett neu entwickelt. Kinderkrankheiten sind da ja, ich sag mal, die Norm, dass irgendwelche Kleinigkeiten sind. Ich denke da mit Schrecken an die Kinderkrankheiten der F800 zurück. Sowas wie durchgebrannter Stator, durchgebrannte Kupplung und all so ein Zeug. Anlasser kaputt, Ölpumpe kaputt, gut, das ist jetzt nicht der Motor, aber Kleinigkeiten wird es geben. Die Frage ist, ob BMW das in den Griff kriegt, wie kulant sie mit der neuen Kundschaft umgehen werden, weil ich denke nicht, dass das die Kundschaft sein wird, die sagt, ja, machen sie mal, wenn das getauscht werden muss. Die wird, denke ich, doch etwas auf den Preis gucken, da das Motorrad an sich ja auch dann nicht so im Premium-Segment vom Preis her sich bewegt. Ja. Ja, Meinungen und Ideen, Anregungen, Fragen, Hinweise, was habe ich vergessen? Irgendwas. Gerne auf die Facebook-Seite, die ich eben gerade registriert habe, oder natürlich unter die Artikel einfach als Kommentar ins Blog schreiben. Korrekt. Webseite ist jetzt auch online, kratcast.de. kradcast.de. Und ich arbeite noch am RSS-Feed. Auch der wird hoffentlich in den nächsten Tagen funktionieren, sodass ihr die Sendung auf eurem RSS-Reader hinzufügen könnt, auf iPhone, Smartphone, Taschenrechner, je nachdem, wie fähig euer Device ist. Ja, wir sagen danke fürs Zuhören. Genau, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut. Ciao. Tschüss.